Behinderung ist im Gegensatz, wenn wir zum Beispiel Gender uns als Kategorie angucken, eine, die sehr instabil ist. Es gibt fließende Grenzen zwischen Personen, die wir als behindert oder nicht behindert kategorisieren würden. Zum Beispiel dieser ganze Bereich chronische Erkrankung liegt mal mehr zur einen, mal mehr zur anderen Seite. Es ist oft nicht ganz klar, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Es verändert sich über das Leben und auch im historischen Verlauf sozusagen. Also wenn man sich anschaut, welche Beeinträchtigungen früher sozusagen eine Rolle gespielt haben und guckt, was heute von Bedeutung ist, sieht man schon auch Unterschiede. Zum Beispiel im Bildungskontext ist mittlerweile ein ganz wichtiger Behinderungstatbestand ADHS. Das kannte vor 30 Jahren noch niemand. Andererseits sind bestimmte Beeinträchtigungsformen, wie zum Beispiel durch Polio und Ähnliches, sehr stark zurückgegangen, weil die medizinische Versorgung sich geändert hat. Also auch da sehen wir, das, was als Behinderung gesehen wird, verändert sich durch ganz unterschiedliche Einflüsse. Und wenn der Mensch lang genug lebt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie eine Beeinträchtigung erwirbt, dann unter Umständen als behindert gilt. Und in den Disability Studies kann man dann öfter auch lesen von TAB, Temporarily Able-Bodied, um eben genau diesen transitorischen Zustand zu beschreiben. Und das unterscheidet Behinderung eben tatsächlich von anderen Kategorien. Es ist eine, die man ganz schnell unter Umständen wechselt. Von nicht behindert zu behindert kann unter Umständen sehr schnell sich ereignen. Umgekehrt geht nicht so schnell. Umgekehrt geht eher selten und vor allem ist es dann Arbeit. Wohingegen Gender, es gibt Menschen, die wechseln, aber das sind relativ wenige. Es ist ein längerer Prozess. Auch Rasse wechselt man nicht, Hautfarbe. Außer bei Michael Jackson ist das auch eher ungewöhnlich. Das heißt, hier haben wir schon was anderes gegenüber anderen Kategorien. Und was natürlich hier auch immer naheliegt, ist die Angst, die damit einhergeht, behindert zu werden. Also es lebt wahrscheinlich niemand mit der Angst, dass ein Ereignis eintritt, wodurch er plötzlich er oder sie mit schwarzer Hautfarbe aufwacht. Aber die Wahrscheinlichkeit, durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung eine Beeinträchtigung zu erwerben, ist ja nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Jetzt kommt das mit den Definitionen. Die Definition im Bundessozialhilfegesetz ist ja dann die älteste sozusagen, die wir im juristischen Zusammenhang zumindest haben. Ich hasse es, wenn er... So, jetzt. Und darin steht, Behinderung ist eine nicht nur vorübergehende, erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit, also in dem Fall ging es jetzt tatsächlich um Körperbehinderung, die auf dem Fehlen oder auf Funktionsstörungen von Gliedmaßen oder auf anderen Ursachen beruht. Weiterhin liegen Behinderungen bei einer nicht nur vorübergehenden, erheblichen Beeinträchtigung der Seh-, Hör- und Sprachfähigkeit und bei einer erheblichen Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Kräfte vor. Das Interessante jetzt im Kontext des Disability Studies an dieser Definition ist, dass zwar sowohl das Wort Beeinträchtigung wie auch Behinderung benutzt wird, aber letztendlich keine Differenzierung erfolgt. Also wer beeinträchtigt ist, ist auch behindert. Das ist irgendwie das Gleiche und man kann die Begriffe eigentlich auch synonym verwenden. Und wenn wir darauf gucken, wie Behinderung im Alltagsverständnis verwendet wird, sehen wir oft, dass es immer um Abweichung von einer Normalität gilt, die einhergeht mit Stigmatisierung, Diskriminierung und, das ist eben auch eine ganz zentrale Figur, mit Vorstellung von Leid und Leiden und Abhängigkeit. Behinderung wird als tragisches Schicksal begriffen. Das heißt, im Alltagsverständnis haben wir eine überaus negative Konnotierung. Also es ist nichts, was wie Geschlecht, wo man dann weiß, es gibt bestimmte Benachteiligungen für bestimmte Gruppen, aber grundsätzlich doch eher neutral, sondern es hat eindeutig eine negative Konnotation. Ja? Ich weiß nicht, was Stigmata heißt. Stigmatisierung ist sozusagen, dass einem aufgrund eines bestimmten Merkmales etwas zugeschrieben wird. Also wenn man zum Beispiel sagt, wer sich nicht normal bewegen kann, kann auch im Kopf nicht ganz richtig sein, und deswegen nehme ich den nicht ernst. Also Stigmatisierung ist immer in einem negativen Kontext verwendet und bedeutet in der Regel auch eine Negativbehandlung aufgrund dieses Stigmas. Also es muss nichts Körperliches sein. Es kann auch sein, dass man im Knast gesessen hat, mal in der Psychiatrie war, fällt uns spontan noch was ein. Also früher war zum Beispiel geschieden sein oder unehelich geboren sein auch durchaus Stigma. Also wörtlich übersetzt ist ja Stigma ein Zeichen tragen. Man trägt ein Brandzeichen oder ein Schandmal im Gesicht. Und klassische Literatur dazu, ist nicht Disability Studies, aber klassische Literatur, die sich lohnt zu lesen, in Soziologie, Irving Goffman, das Buch Stigma, gut zu lesen, das Einführungsbuch. Genau, da wird es nochmal genau erklärt, auch was es eben sozusagen in der Interaktion zwischen stigmatisierten und nicht stigmatisierten Menschen letztendlich bedeutet, wenn jemand mit einem Stigma da ist, beziehungsweise jemand ein Stigma hat, das nicht offensichtlich ist, und diese Person dann, was Goffman Stigma-Management betreiben muss oder tut es, weil er oder sie eben nicht möchte, dass der Rest der Welt erfährt, zum Beispiel, dass man im Knast gesessen hat. Oder wenn ich ganz kurz das noch ergänzen darf, also ich lehre in Stendal an der Hochschule und wir haben also viele Studierende, viele weiß ich nicht, aber wir haben einige Studierende, die Behinderungen haben, die nicht sichtbar sind, zum Beispiel Legasthenie oder zum Beispiel psychiatrische Diagnosen, und die möchten natürlich nicht, dass das bekannt wird, oder es gibt auch welche, die sich outen, aber es gibt eben auch welche, die das nicht wollen und wo das entsprechend eine Frage ist, gehe ich deswegen zur Behindertenberatung und nehme zum Beispiel Nachteilsausgleiche in Anspruch oder tue ich das nicht? Ja? Eine Frage, könnte ich das noch, der Störungsbegriff, in was im Verhältnis steht der zur Beeinträchtigung der Behinderung? Also es heißt ja jetzt bei vielen Diagnosen nicht mehr Krankheit, sondern Störung. Und es gibt ja auch seelische Behinderungen, wo die Störung gelten. Also Beeinträchtigung bedeutet jetzt in diesem Kontext immer sozusagen Abweichung von der Norm, also von normaler Entwicklung, von dem alterstypischen Zustand, wie es in manchen Gesetzen dann auch heißt. Und da fällt dann, egal was die Ursache ist, sozusagen mit hinein. Das, was hier eher im Alltagsverständnis beschrieben ist, wird in den Disability Studies als sogenanntes individuelles oder auch medizinisches Modell bezeichnet. Das ist das traditionelle Bild von Behinderung, das trotz einer inzwischen über 40-jährigen Diskussion sich doch sehr hartnäckig in vielen gesellschaftlichen Bereichen hält. Das ist eben dieses, dass man Behinderung und Beeinträchtigung gleich sieht, das eine sozusagen das andere wirklich deckungsgleich quasi gesehen wird, die sich auf als tragisches Schicksal und in der Konsequenz, und da kommt dann die Medizin eben auch ins Spiel, wenn jemand nicht richtig ist, dann muss er geheilt oder angepasst, normalisiert werden. In dieser Sichtweise sind behinderte Menschen dann keine Rechtsträgerin, sondern Empfängerin von Mitleid, von Almosen. Das ist jetzt sehr stereotypisch gezeichnet, aber einfach mal, um die Unterschiede zwischen verschiedenen Sichtweisen klarzumachen. Also nicht Rechte, sondern Mitleid und Behinderung als soziales Problem. Und die Botschaft, die den Betroffenen sozusagen übermittelt wird, ist: Du bist falsch, wir müssen dich ändern. Und es gibt mittlerweile aus den Disability Studies zum Beispiel einige Arbeiten zu den sogenannten Contergan-Kindern. Ich weiß nicht, ob allen klar ist, Contergan ist allen bekannt, wo eine richtige Industrie entstanden ist, die künstliche Gliedmaßen entwickelt hat, die zumindest optisch eine Normalisierung erreichen sollte. Ob die Leute damit nun mobiler waren oder sich besser im Alltag versorgen konnten, war gar nicht so interessant. Also interessant ist nämlich, dass viele spätestens mit der Pubertät diese Dinger weggeworfen haben und gesagt haben, ich will das gar nicht, aber das ist schon ein Diskurs quasi in den Disability Studies. In diesem medizinischen oder auch individuellen Modell, weil es eben immer auf das Individuum geschaut wird, ich lebe der Rechner der ASA, erscheint Behinderung dann eben als ein statisches Phänomen, das durch Natur oder Schicksal den Einzelnen gegeben wird, das immer gleich ist und anscheinend auch in allen Kulturen immer gleich ist. Und das zu zeigen, dass das nicht so ist, ist eines der Anliegen der Disability Studies. Was aus diesem Denken entsteht, ist etwas, was früher als Behindertenfeindlichkeit bezeichnet wurde. Inzwischen hat sich einer der vielen Anglizismen durchgesetzt, sogenannte Ableism, vom englischen able, fähig, gebildet eben dann in Analogie zu Rassismus und Sexismus als Benachteiligung aufgrund eines der Person zugeschriebenen Faktors. In dem Fall geht es dann um die einseitige Fokussierung auf körperliche und geistige Fähigkeiten und entsprechend eben die Be- oder Verurteilung der entsprechenden Person, je nachdem, wie diese Fähigkeiten eben ausgeprägt sind. In einer ableistischen Sicht werden bestimmte Arten von Selbst und Körper als sozusagen für den Menschen typisch, arttypisch gesetzt. Das heißt, wer davon abweicht, stellt dann gewissermaßen eine weniger werte Form von Leben dar. Und das hat unter Umständen auch drastische Auswirkungen. Wenn man sich zum Beispiel die Schriften von Peter Singer anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass ableistisches Denken eben bis hin zu tödlichen Konsequenzen dann auch reichen kann. Wissen alle, wer Peter Singer ist? Sie wissen es nicht. Peter Singer ist ein bekannter, sehr bekannter Ethiker aus Australien, der sehr beliebt ist bei Tierrechtern, weil er tatsächlich sehr viel für die Anerkennung von Tieren als Lebewesen sozusagen getan hat. Aber er spricht eben auch, er teilt die Menschheit in zwei Gruppen sozusagen. Das eine sind Personen und Personen haben ein uneingeschränktes Recht auf Leben. Und das andere sind dann eben nur Angehörige der Spezies Mensch. Und um eine Person zu sein, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Wer die nicht erfüllt, ist nur Angehöriger der Spezies Mensch. Und wer keine Person ist, kann eben dann auch getötet, in seiner Sichtweise getötet werden, ohne dass es ein Verbrechen ist. Also das jetzt auszuführen, ist nochmal ein eigenes Thema. Sein Beispiel sind Säuglinge mit... Also er macht es eben sehr stark an kognitiven Fähigkeiten fest. Er sagt im Prinzip, jeder Säugling ist erstmal noch keine Person. Bei den meisten hoffen wir oder können wir absehen, dass sie es mal werden. Wenn Säuglinge zum Beispiel mit Down-Syndrom geboren werden, dann wird in der Sichtweise Singers daraus nie eine Person. Deswegen können in seiner Sichtweise diese Kinder eben getötet werden, um damit auch den Eltern die Chance zu geben, ein neues Kind sozusagen an dessen Stelle zu bekommen, mit dem dann die Summe des Glücks, das ist sozusagen seine Währung, maximiert wird. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das wir hier jetzt nicht veröffentlichen können. Aber dieses ableistische Denken beeinflusst in starkem Maße die Einstellung und Haltung behinderten Menschen gegenüber und stützt eben auch immer wieder diese individuelle Sichtweise auf Behinderung. Wir müssen außerdem feststellen, dass eben diese Sichtweise auch kulturell sehr tief verankert ist, weil wenn man einfach mal schaut, die gesamte Umwelt ist ja in einer Form konstruiert, die bestimmte Formen von Körper und Sein sozusagen eindeutig favorisieren und andere eben nicht. Dieses Denken wird auch weithin akzeptiert, oft nicht wahrgenommen, weil es eben so normal ist, in bestimmten Spuren zu denken, oft nicht in Frage gestellt und wie es bei solchen Ausgrenzungsstrukturen ja oft ist, auch von den Betroffenen nicht unbedingt. Wenn es immer normal ist, dass die Leute von oben herab mit mir reden, stelle ich es irgendwann auch nicht mehr in Frage, sondern ist es halt einfach so. Bis mal jemand kommt und sagt, hey, wieso lässt du so mit dir reden? Dann fange ich vielleicht mal an, drüber nachzureden. Und ich finde diesen Satz von Udo Sirk sehr schön. Wer die Normalität auf seiner Seite weiß, hinterfragt sie nicht. Und das ist eben auch ein Muster, dass wir, sei es Gender, sei es Rasse überall sehen. Es sind natürlich immer diejenigen, die benachteiligt werden aufgrund dieses Denkens, die irgendwann kommen und sagen, das muss nicht so sein. Oder was gibt euch das Recht, so über mich zu denken, mich so zu behandeln? Das heißt, das medizinische Modell hat weitreichende Folgen für behinderte Menschen. In der Sichtweise dieses Modells, es ist wieder sehr holzschnittartig, um einfach nochmal auch deutlich zu machen, was die Unterschiede letztendlich auch sind. Gelten behinderte Menschen als hilflose, bedürftige, abhängige und geschlechtslose Menschen, die nicht für sich selber sprechen können. Das heißt, sie brauchen unbedingt Experten, die für sie sprechen. Ich habe hier bewusst Experten geschrieben und nicht ExpertInnen, weil es sozusagen eine historische Geschichte ist und damals waren es Experten, die den Diskurs dominiert haben. Das heißt, wir haben mit Ärzten, Therapeuten, Pädagogen damals vor allen Dingen zu tun gehabt, die eben viel besser als die Betroffenen selbst wussten, was sie brauchen, was gut für sie ist, wie sie leben sollen, welche Art von Erziehung sie brauchen und dergleichen mehr. Ich habe schon gesagt, in der Sichtweise geht es eben nicht darum, Rechtsträger, Rechtsträgerin zu sein, sondern Mitleid und Almosen sind sozusagen die Dinge, die man bekommt. Und unterm Strich bedeutet das eine weitreichende Fremdbestimmung in allen Bereichen des Lebens. Also es gibt mal diesen schönen Spruch, von der Wiege bis zur Bahre, zieht sich dann eben auch durch das Leben behinderter Menschen. Und natürlich gab es auch keine politische Selbstvertretung. Wenn wir uns angucken, wie die Lebensbedingungen bis auf jeden Fall in die 80er Jahre waren, schön mit Folien, waren eben auch die äußeren Bedingungen so, dass sie genau dies gestützt haben, indem es eben keine barrierefreien Wohnungen, keine öffentlichen Gebäude, die zugänglich waren, keine kulturellen Einrichtungen, die zugänglich waren, gab. Bildung fand nur in Sondereinrichtungen statt. Mobilität war im Grunde nur ganz wenigen, die sich ein Auto leisten konnten, vorbehalten, weil der ÖPNV überhaupt nicht zugänglich war. Und, das ist eben auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, wer im Alltag auf Hilfe angewiesen war, musste entweder bei der Familie bleiben oder aber eben in eine Einrichtung gehen, weil es so etwas wie persönliche Assistenz oder ambulante Hilfsdienste überhaupt nicht gab. Und in der Folge dann eben auch, das macht keinen Spaß hier, keine Alternativen zu diesen Lebensmodellen gab. So, und jetzt wiederhole ich mich, deswegen können wir das eigentlich ganz schnell machen hier. Und unterm Strich nochmal sagen muss, in der Situation haben wir eine Vorenthaltung elementarer Menschenrechte und einen faktischen Ausschluss aus der Gesellschaft. Das hat sich stabil auf jeden Fall bis in die 60er, mit 60er, End 60er Jahre gehalten. Dann hat sich langsam unter jugendlichen behinderten Menschen im Zuge auch, dass in Amerika gab es die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, in Deutschland die Frauenbewegung, die Studentenbewegung, all diese Bewegungen haben scheinbar Normales in Frage gestellt. Und das hat sozusagen ja, auch Wirkung gehabt bei jungen behinderten Menschen, die eben angefangen haben zu hinterfragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum werde ich nur, weil ich nicht laufen kann zum Beispiel, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen? Warum kann ich nicht studieren? Warum kann ich nicht Bahn fahren? Und sie haben angefangen, sich zu organisieren, erst eher lokal, dann zunehmend überregional. Es gab 1980 in Deutschland ein Gerichtsurteil, dass eine bundesweite Mobilisierung, also westdeutsche Mobilisierung dann zur Folge hatte, das Frankfurter, was war es für ein Gericht? Frankfurter Urteil. Ja, Frankfurter, aber das Gericht arbeitet, nee, ist egal. Auf jeden Fall, ein Frankfurter Gericht hat eine Urlauberin, die in ihrem Urlaub den Anblick behinderter Menschen ertragen musste, sozusagen eine Entschädigung zugesprochen. Und das hat zur ersten Behindertendemo sozusagen der Nachkriegsgeschichte geführt. 5000 Leute, davon viele offensichtlich selbst behindert, waren dort und haben eben dagegen protestiert. Das hat das Urteil nicht verändert, aber es hat einen unglaublich empowernden Effekt gehabt. Einfach nach dem Motto, wir sind ja ganz viele. Man nimmt uns wahr, es wurde in den Medien darüber berichtet und auch durchaus, dass dieses Urteil kritisch beleuchtet wurde. Also wir haben durchaus was zu sagen, man hört uns vielleicht auch zu. Und manchmal passt es ja dann in der Geschichte auch, 1981 war das UN-Jahr der Behinderten. Die UN ruft immer so Jahre aus, des Baumes, des Kindes, des was auch immer, damals 81 der Behinderten. Und dieses Jahr bot dann eine gute Plattform, um die Veranstaltungen, die ohnehin geplant waren, um zu funktionalisieren, um eben die Forderung der sich bildenden Behindertenbewegung unters Volk sozusagen zu bringen. Grundlage war tatsächlich eine neue Sichtweise von Behinderung, die es ermöglichte, sich gemeinsam gegen Bevormundung, Ausgrenzung und Diskriminierung zu kämpfen. Es gab traditionell Organisationen, die sich auf bestimmte Krankheitsbilder fokussiert haben. Die Spastikerhilfe, die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind, die Vereinigung Spina Bifida, die Rheumaliga, die haben immer nur für ihre eigenen Leute gekämpft. Das war ein Novum. Es kam nicht mehr darauf an, was man hatte, sondern die gemeinsame Erfahrung des Behindertwerdens war der Nenner, auf dem politisch dann agiert wurde. Das heißt, es ging dann um Selbstvertretung, Selbstbestimmung, gesellschaftliche Teilhabe. Und die Eröffnungsveranstaltung zum Jahr der Behinderten war sozusagen auch der Auftakt, jetzt wirklich der größeren Öffentlichkeit Forderungen zu präsentieren, die all das in Frage stellten, was traditionell in der Behindertenversorgung üblich war. Links sehen wir eine Veränderung des offiziellen Logos zum Jahr der Behinderten. Das war einander verstehen, miteinander leben. Daraus wurde dann jedem Krüppel sein Knüppel. Und das Foto, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist von der Eröffnungsveranstaltung, wo eben Behinderte aus der Bewegung die Bühne besetzt haben, auf der, eigentlich der damalige Bundespräsident sprechen sollte, unter dem Slogan: keine Reden, keine Ausgrenzung, keine Menschenrechtsverletzungen. Und das ist spannend, weil das Thema Menschenrechte sich dann durchzieht bis heute, wo wir inzwischen die UN-Behindertenrechtskonvention haben, in der die Menschenrechte behinderter Menschen festgeschrieben sind. Aber der Startpunkt sozusagen in Deutschland war da. Frage? Achso. Ich habe schon gesagt, ein verändertes Denken hat den Hintergrund gebildet und das ist das, was man inzwischen als soziales Modell bezeichnet. In Deutschland ist es nie wirklich definiert worden, deswegen wird immer wieder die englische Definition als die Urdefinition zitiert. Die finden Sie in fast jeder Veröffentlichung zu Disability Studies von der Union of the Physically Impaired Against Segregation aus Großbritannien, die eben schon 1976 ein Papier veröffentlicht haben, in dem unter anderem drin steht: In our view, it is society which disables physically impaired people. Sie waren die Union of the Physically Impaired, deswegen die Reduzierung darauf. Disability is something imposed on top of our impairments. By the way, we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. Ich sehe gerade einen Schreibfehler, ich bitte das zu entschuldigen. Unnecessary schreibt sich anders. Und hier haben wir das erste Mal tatsächlich, anders als im medizinischen Modell, zu sagen, Behinderung und Beeinträchtigung ist nicht dasselbe, sondern Menschen haben individuelle Bedingungen sozusagen, die als Beeinträchtigung bezeichnet werden können. Das, was an Ausgrenzung dann erfolgt, ist die Behinderung, also das Behindertwerden. Und hat erstmal nicht zwangsläufig was damit zu tun, was Menschen an individuellen Voraussetzungen mitbringen. Ist das? Also ist, man kann es immer ganz gut vergleichen mit was in Hinblick auf Gender, mit Sex und Gender passiert ist. Also wir haben mit Sex sozusagen das biologische Geschlecht und Gender ist dann das, was Gesellschaft an Denken, Stereotypen, Rollenzuschreibung und dergleichen darüber legt und eben auch die Konsequenzen, die daraus entstehen. Das heißt, Mit dem sozialen Modell haben wir die Trennung der gesellschaftlichen von der individuellen Ebene. Und die Beeinträchtigung, das beantwortet jetzt ein bisschen Ihre Frage vorhin nach der Schädigung. Beeinträchtigung ist eben das körperliche oder sonstige, was man versucht positiv zu formulieren, besonders sein. Und Behinderung ist eben dann das Ergebnis eines gesellschaftlichen Zuschreibungs- und Ausgrenzungsprozesses aufgrund der negativen Bewertung dieses Besondersseins. Diese Behinderungserfahrungen müssen immer im historischen und kulturellen Kontext auch gesehen werden, denn sie verändern sich. Und das ist sozusagen die Botschaft des sozialen Modells oder eine der Botschaften des sozialen Modells. Behinderung ist nicht Statisches, sondern da es sich um gesellschaftliche Reaktionen ändert, können diese auch verändert werden. Und es verändert sich die Botschaft an die Menschen, die als behindert bezeichnet werden. Nämlich jetzt heißt es, du bist richtig, die Gesellschaft muss sich ändern. Und das ist natürlich auch, ich bezeichne es immer gerne so als Quantensprung im Denken über sich selbst, aus dieser passiven Rolle des Musterkrüppelchens, das dankbar hilflos. Den haben wir vorhin schon gesehen, glaube ich. Genau, den habe ich vergessen zu erwähnen. Das war dieses Bild in der Ecke, dieses Männchen im Rollstuhl mit der Blümchendecke auf dem Schoß, dankbar, lieb, leicht zu verwalten. Also aus dieser Rolle rauszukommen und zu begreifen, ich muss nicht in dieser Rolle bleiben, sondern ich bin ein Mensch wie alle anderen, ich habe Rechte. Und ich habe hier nochmal ein Zitat von einer Frau, die das für sich beschreibt. Die sagt nämlich, und da gab es nun welche, die das alles umdrehten. Die sagten, ich bin da, ich habe ein Existenzrecht, ich bin ein Mensch und ich bin ein Bürger. Ich habe Menschenrechte, ich habe Bürgerrechte. Wenn ich in ein Gebäude nicht reinkomme, sind die schuld, die versäumten, einen Fahrstuhl zu bauen. Nicht mein Rollstuhl ist zu breit, die Tür ist zu schmal. Die Verkehrsmittel, die ich nicht benutzen kann, nehmen mein Recht auf Mobilität. Eine Instanz, die sagte, du bist richtig, die Umwelt ist falsch. Und damit haben wir dann das kennen Sie bestimmt alle, was war auch mal so ein Slogan von einer großen Kampagne, Menschen sind nicht behindert, sondern sie werden durch zahlreiche Barrieren. Und Barriere ist hier wirklich nicht nur im physischen Sinne, sondern hat eben auch ganz viel mit dem, was ich unter Ableism beschrieben habe, mit Einstellung, mit Haltung, mit Formen der Kommunikation und der Begegnung zu tun. Wir haben also mit dem sozialen Modell eine Umkehrung der Sichtweise. Behinderung ist nicht mehr naturgegeben, sondern eine gesellschaftliche Konstruktion mit Veränderungspotenzial. Wir haben mit dieser Zweiteilung ein Instrument zur Analyse dieses Konstruktionsprozesses. Behinderung wird entnaturalisiert, also Biologie ist sozusagen nicht mehr Schicksal. Auch da haben wir wieder Parallelen zum Gender-Diskurs. Und wir haben so die Möglichkeit, die kulturelle und historische Dimension von Behinderung zu untersuchen. Und das finden wir gleich nochmal im Kontext Kritik wieder, der Blick, die Aufmerksamkeit geht weg vom Besonderen, vom anderen Körper hin zu den gesellschaftlichen Aspekten. Und damit wird eben möglich, dass Menschen dann auch dafür kämpfen, sich einsetzen, die Gesellschaft zu verändern, weil Behinderung ist jetzt nicht mehr ein individuelles Problem, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und die Aufgabe sind wir immer noch dabei, zu erfüllen sozusagen. Das heißt, ich hoffe, es ist mir gelungen zu zeigen, dass Modelle von Behinderung auch Sichtweisen auf Behinderung und auf behinderte Menschen vor allen Dingen sind, die den Umgang mit diesen ganz stark prägen und darüber eben über Lebens- und Teilhabemöglichkeiten entscheiden. Und es zeigt sich dann auch nochmal die Veränderung des Denkens über Behinderung ganz schön in der Definition der UN-Behindertenrechtskonvention. Auch dort wird Behinderung eben als das Zusammenspiel von individuellen Beeinträchtigungen und Barrieren gefasst. Und das Schöne ist zum einen, dass von Wechselwirkung gesprochen wird und das letzte Wort zu einer Behinderung werden können. Das heißt, diese Zwangsläufigkeit, die wir vorher oft haben, einer kann was nicht, deswegen ist er oder sie behindert, ist hier aufgehoben. Und wenn wir Barrieren abbauen, haben wir sozusagen einen Prozess der Enthinderung, um im Bild zu bleiben. ohne diese veränderte Sichtweise auf Behinderung hätten wir die BRK nicht, also die UN-Behindertenrechtskonvention, auch nicht die neue Behinderungsdefinition der Weltgesundheitsorganisation. Alles, was wir an Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsrechten im Bereich Behinderung haben, sowie auch die ganze gesellschaftliche Diskussion um Teilhabe, hätten wir nicht, wenn es nicht diese veränderte Sichtweise auf Behinderung inzwischen gäbe und eben auch keine Disability Studies. So. Eben gucken. Was meine Folien sortieren? Ich glaube, da fehlt was, aber schauen wir mal. So, das hatten wir schon. So, die Disability Studies. Was ich für Deutschland beschrieben habe, Behindertenbewegung, hat in anderen Ländern auch stattgefunden. Die Akzente waren unterschiedlich. Also zum Beispiel ist die Bewegung in den USA von Anfang an viel stärker auf Bürgerrechte fokussiert gewesen, als es bei uns der Fall war. Aber letztendlich ging es tatsächlich immer darum, sozusagen die gesellschaftlichen Ausgrenzungsmechanismen aufzuheben, eine andere Sichtweise auf Behinderung umzusetzen. Und auf diesem Hintergrund entstanden zunächst sowohl in den USA als auch in Großbritannien unabhängig voneinander, aber gleichzeitig, und das ist spannend, man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, das ist die Zeit vor Internet. Das heißt, die wussten gar nicht so wahnsinnig viel voneinander. Es gab noch nicht mal Faxgeräte. Also es ist tatsächlich relativ unabhängig voneinander ähnliche Prozesse abgelaufen. Und wir sehen gerade in diesen beiden Ländern inzwischen eine ziemlich gute akademische Infrastruktur. Man kann es dort studieren, man kann Abschlüsse in Disability Studies machen. Es gibt institutionalisierte Tagungen, die entweder jährlich oder zweijährlich stattfinden. Es gibt eigene Zeitschriften, in denen regelmäßig veröffentlicht wird und auch sonst Veröffentlichungsorgane. In Deutschland hinken, ist ein schlechtes Wort, sind wir da noch weit hinterher, ableist language. Hier hat sich erst 2001 eine Arbeitsgemeinschaft Disability Studies in Deutschland gebildet. Und das ist auch eine interessante Frage. Wir hatten mehr oder weniger zeitgleich wie in den USA und Großbritannien eine Bewegung. Es gab auch durchaus Leute, die das neue Denken in akademische Bereiche getragen haben. Also ganz viele haben zum Beispiel als Lehrbeauftragte in unterschiedlichsten Hochschulen gearbeitet. Aber es hat zu dieser Zeit nie Bestrebungen gegeben, tatsächlich eine eigene Richtung sozusagen zu etablieren. Und das spiegelt sich natürlich auch, dass es sich kaum in der akademischen Struktur widerspiegelt. Also, wie heißt deine Professur? System der Rehabilitation und Disability Studies gehört zur Beschreibung meiner Stelle. Genau. Aber steht nicht im Titel. Also wir sind ein paar rare Exemplare, wo zumindest es irgendwie in die Beschreibung der Stelle seinen Weg gefunden hat. Es gibt eine Professur an der Uni Köln, eine an der Evangelischen Fachhochschule Bochum und ansonsten weiß ich von keiner. Also es ist noch, man kann es nicht studieren, es gibt immer mal Seminare, die es thematisieren, aber keine eigenen Abschlüsse. Das heißt, wir sind da noch ziemlich weit hinterher. Aber was wollen die eigentlich, die Disability Studies? Ich hoffe, es hat sich jetzt so ein bisschen aus dem Vorhergesagten schon erklärt. Also es geht eben darum, das ist aus der Erklärung der American Society for Disability Studies, aus deren Gründungsdokument sozusagen, worin dann steht, Disability Studies wollen unter anderem die politischen und praktischen Handlungsweisen aller Gesellschaften untersuchen, um die sozialen und weniger die physischen oder psychologischen Determinanten der Erfahrung von Behinderung zu verstehen. Disability Studies wurden entwickelt, um Beeinträchtigung aus dem Gewirr von Mythen, Ideologie und Stigma zu befreien, die gesellschaftliche Interaktion und Sozialpolitik beeinflussen. Die Fachrichtung stellt die Vorstellung in Frage, dass der wirtschaftliche und gesellschaftliche Status sowie die Menschen mit Behinderung zugewiesenen Rollen das unausweichliche Ergebnis ihrer körperlichen Beschaffenheit sind. Also, ich denke, das fasst auch nochmal ganz gut zusammen. Das heißt, es geht darum, Normalitätskonstruktionen zu untersuchen, in aktueller, aber auch in historischer Dimension. Da hat sich inzwischen ein eigener Zweig entwickelt, der sich Disability History nennt. Aber es geht eben auch immer beide Seiten sozusagen. Also Behinderung ohne Nichtbehinderung gibt es nicht. Behinderung ohne Normalität gibt es nicht. Das heißt, man muss auch immer sich angucken, wie wird eigentlich Normalität, wie wird Nichtbehinderung konstruiert und wie entsteht im Gegenzug dann Behinderung, wie verändern sich auch diese Prozesse sozusagen. Welche Rolle spielen dabei gesellschaftliche Institutionen, aber eben auch zwischenmenschliche Interaktion im Sinne eines Doing Disability. Weiß nicht, Doing Gender haben vielleicht ein paar schon gehört. Also dieses im Alltag, in der alltäglichen Interaktion, indem ich jemanden schon in einer bestimmten Rolle sehe und ihn so adressiere, eben auch genau das wiederherstelle. Es geht in der Forschung dann auch um einen Perspektivenwandel. Klassische Behinderungsforschung ist über Behinderte. Behinderte Menschen als Forschungsobjekt, hier behinderte Menschen als Subjekt und eben den Perspektivenwandel auch nochmal sozusagen, wir gucken auch auf die Mehrheitsgesellschaft aus Sicht der Behinderung sozusagen, um diese Prozesse verstehen zu wollen. Ziele sind dann eben die Analyse und Offenlegung von Diskriminierung, Vorurteilen und Gewalt. Also Gewalt jetzt auch wieder ganz weit gefasst, wenn Menschen gegen ihren Willen gezwungen werden, in Einrichtungen zu leben, ist das Gewalt zum Beispiel. Menschen mit Beeinträchtigung stehen dann eben im Zentrum. Es geht um soziale Teilhabe, um Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, Freiheit, Gleichstellung und Bürgerrechte und eben insgesamt um die Entwicklung gesellschaftlicher Veränderungsstrategien. Und das Ziel, das Fernziel sozusagen, ist dann eben eine Gesellschaft von Menschen, die unterschiedlich sind, aber in ihrer Unterschiedlichkeit gleichwertig. Also dass niemand aufgrund bestimmter Merkmale besser oder schlechter gestellt ist als andere. Das heißt, wir können mal summieren, das soziale Modell hat einige durchaus positive Auswirkungen gehabt, weil es eben durch dieses neue Selbstbewusstsein behinderter Menschen diese dazu gebracht hat, sich aktiv für ihre Rechte einzusetzen, das inzwischen auch nicht überall, aber doch in bestimmten Bereichen anerkannt und umgesetzt ist. Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik am sozialen Modell. Und das hat was damit zu tun, nämlich genau das, was es sozusagen so hilfreich gemacht hat, wird jetzt ein bisschen zum Problem. Diese Trennung von Natur und Kultur bewirkt eben auch eine Engführung sozusagen des Blickes. Das heißt, es geht jetzt vor allen Dingen immer um soziale Benachteiligung, um Diskriminierung. Die Engländer in ihrem Sozialmodell sprechen auch gerne von Unterdrückung. Und damit werden die Erfahrungen, die behinderte Menschen machen, wenn man es in dieser ganz klassischen Form verfolgt, gar nicht berücksichtigt. Und damit wird eben dann auch dem sozialen Modell eine Erfahrungsfeindlichkeit vorgeworfen und gesagt, diese rein politische Erklärung, also Behinderung nur als politisches Unterdrückungsverhältnis zu erklären, als gesellschaftliche Unterdrückung, bildet eben nicht die ganze Realität behinderter Menschen ab. Denn nicht alles, was im Leben behinderter Menschen beschwerlich ist, entsteht tatsächlich durch gesellschaftliche Unterdrückungsprozesse. Und es wird kritisiert, dass diese Zweiteilung eben in Impairment und Disability, in Natur und Kultur, den Körper verschwinden lässt. Also es wird dann auch oft von der Körpervergessenheit des sozialen Modells gesprochen. Und indem man es gar nicht mehr also den Körper gar nicht anspricht, gar nicht mit in den Diskurs hineinnimmt, passiert das, was man eigentlich gar nicht wollte, nämlich der Körper, der andere Körper, wird wiederum der Medizin überlassen, was man ja eigentlich auch nicht wollte, aber sozusagen, die bleiben dann übrig als diejenigen, die sich mit dem Körper befassen. Negiert wird auch, dass es eine Beziehung zwischen Impairment und Disability gibt, also dass man das gar nicht so getrennt voneinander betrachten kann. Und auch in dieser Kritik finden wir viele Übereinstimmungen mit der Kritik am Gender-Sex-System, weil eben genau auch da die Frage ist, Körper ist auch nichts Überzeitliches. Die Art, wie Körper behandelt, inszeniert, erlebt werden, all das verändert sich zum Beispiel mit dem, was wir über Körper wissen, mit dem, was uns an Erfahrungsräumen geboten wird. Das heißt, Körper an sich und auch behinderte Körper an sich gibt es in der Form oder beeinträchtigte Körper gibt es in der Form nicht. Und es wird eben zunehmend auch mehr kritisiert, dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Impairment, mit der Dimension Impairment nicht stattfindet und damit eben auch keine angemessene Adressierung dieses Bereiches, der aber doch für viele Menschen für das Erleben ihres Alltags von zentraler Bedeutung ist. Und das ist ein Diskurs, der seit, naja, fast 20 Jahren, 97, Peterson und Hughes, aber längst noch nicht abgeschlossen. Es gibt die knallharten soziale Modellanhänger, die sagen, Impairment hat mit Disability nichts zu tun, wir reden nur über Disability, Impairment wollen wir nichts mit zu tun haben. Andere, die sagen, okay, Körper ist wichtig, aber welche Art wir jetzt entwickeln, ihn zu fassen, ist nach wie vor offen. Interessant ist Carol Thomas aus dem britischen, also finde ich, aus dem britischen Disability Studies, die eben von Impairment Effects spricht und damit eben sozusagen ein verbindendes Element schafft. Sag mal ein Beispiel vielleicht für einen Impairment Effekt. Schmerzen wären zum Beispiel ein Impairment Effekt. Oder einfach, was heißt einfach, bestimmte Einschränkungen, die sich eben tatsächlich aus der Art des Impairments, der Beeinträchtigung ergeben. Impairment-Effekt, weiß ich, bei blinden Menschen wäre auch, dass ihre Alltagskommunikation zwangsläufig anders ist als die zwischen der Mehrheit der Gesellschaft. Kritisiert ist das deutlich geworden. Also das ist tatsächlich eine Baustelle sozusagen innerhalb der Disability Studies, die vor allen Dingen aus Großbritannien gekommen ist. Die amerikanischen Disability Studies sind von vornherein offener. Also für die war es von Anfang an Behinderung eine verkörperte Kategorie. Das heißt, die hatten nicht diese Sperre, sag ich mal, sich mit dem Thema Körper zu befassen. In Großbritannien ist vor allen Dingen diese ganz klassische Teilung und entsprechend lebhaft wird da auch diskutiert. Was auch noch ein Diskussions- oder Kritikpunkt ist, und wir reden jetzt immer vom klassischen sozialen Modell, dass es eben auch die intersektionale Aspekte nicht berücksichtigt. Das heißt, es wird nur auf Behinderung geschaut, auf das, was mit Intersektionalität bezeichnet wird, eben das Zusammentreffen verschiedener Ungleichheitsdimensionen in einer einzigen Person oder in einer Personengruppe, wird nicht geblickt. Und es waren im Prinzip, es waren die behinderten Frauen, die diese Perspektive auch als Kritik als erste reingebracht haben, indem sie gesagt haben, Geschlecht spielt eine ganz zentrale Rolle darin, wie Behinderung erlebt wird. Frau sein, Mann sein und Behinderung haben unterschiedliche Erfahrungshorizonte sozusagen als Konsequenz. Und es ist eben so, dass niemand nur behindert ist, sondern wir alle haben ein Geschlecht, eine soziale Lage, ein Alter, unter Umständen einen Migrationshintergrund, eine bestimmte Sexualität. Und das alles beeinflusst eben gesellschaftliche Positionierungen und Chancen ganz stark sozusagen. Und vielleicht höre ich jetzt hier einfach mal auf. Okay, vielen Dank. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.